Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Petrusbrief, 2. Kapitel, Vers 6. In der Schrift heißt es: Ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Gott segne dieses Wort. Dein Fundament. Wir lesen hier in der Schrift von einem Stein, einem sehr wertvollen, kostbaren Eckstein. Wer ist damit gemeint? Natürlich, das ist unser Jesus Christus. Und was das nun bedeutet hier für uns, ist eben die Frage. Wir, die wir verschiedene Schwierigkeiten haben und Probleme auch im Leben, wir wissen einfach nicht weiter. Was sollen wir tun? Was sollen wir machen? So lädt uns dieser Bibelvers ein, dieser Bibeltext ein, uns an Christus zu wenden, den kostbaren Eckstein, und an ihn zu glauben. Denn das ist das Versprechen, was wir in der Bibel haben und auch nur in der Bibel. Und wenn es denn nur heißt, und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen, das heißt, wird also wer jeder mit einem als reuiger Sünder zu unserem Herrn Jesus Christus kommt, erfährt und erhält das ewige Leben, nicht nur, wenn jemand tot ist, sondern jetzt schon, hier in unserem Leben. Also, das soll uns ermutigen und das macht uns Mut, denn Jesus Christus ist unser Fundament, Jesus Christus ist dein Fundament. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort hier aus dem Petrusbrief, und wir können auf dich bauen, denn du hast uns dein Wort gegeben. Du bist das Fundament, du bist unser Fundament, und das ist unsere Einladung. Und wir tun gut daran, dieser Einladung zu folgen und auch nochmal nachzulesen. In diesem wunderbaren Petrusbrief sind noch viele weitere Versprechen, die auch nur du halten kannst, unser Jesus Christus, durch deine Kreuzigung, deinen Tod und deine Auferstehung wissen wir, dass wir dir voll vertrauen können, egal was die Situation sein mag. Danke, dass du unser Fundament bist und uns dein Wort gegeben hast. Wir lieben dich und vertrauen dir mit unserem ganzen Herzen. In Christus Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.